Fiskalunion, Transferunion. Vergleicht man die finanzpolitische Situation im Euroraum bzw. in der gesamten EU mit jener in Bundesstaaten wie in den USA, Deutschland oder der Schweiz, dann fällt ein zentraler Unterschied ins Auge. Der Haushalt der Europäischen Union hat zwar für das Jahr 2012 den für sich genommen eindrucksvollen Umfang von 129,1 Milliarden Euro, Mittel für Zahlungen, das sind aber nur 0,98% des BIP. Dagegen liegt in Deutschland der Anteil des Bundeshaushalts und der Sozialversicherung an den gesamtstaatlichen Ausgaben bei rund 29% des BIP. Ausgaben in Höhe von rund 17% des BIP entfallen auf Länder und Gemeinden. In den USA entfallen im Jahre 2012 auf den Bundeshaushalt mit Sozialversicherung Ausgaben in Höhe von 23% des BIP, auf die Staaten und Gemeinden 17%. Die gesamten Staatsausgaben liegen bei ca. 40% des BIP. In der Schweiz liegen die Gesamtausgaben des Staates bei rund 34% des BIP. Ausgaben in Höhe von 19% des BIP entfallen auf die Kantone und Gemeinden. Rund 15% auf Bund und Sozialversicherung. Anders als die Ausgaben verteilen sich die Schulden auf die staatlichen Ebenen. 85% der amerikanischen Staatsschulden liegen beim Zentralstaat, nur rund 15% bei Staaten und Gemeinden. In Prozent des BIP gerechnet beträgt die Verschuldung der Staaten und Gemeinden ebenfalls 15%. In der Schweiz beträgt die gesamtstaatliche Verschuldung nur 38,4% des BIP 2010. Sie ist kontinuierlich gefallen und hatte vor der Weltfinanzkrise noch 47% des BIP betragen. Kantone und Gemeinden haben an der staatlichen Gesamtverschuldung einen Anteil von 48%. Als Anteil am BIP gerechnet, beträgt die Verschuldung der Länder und Gemeinden 18,3%. Dagegen liegt in Deutschland die Verschuldung der Länder und Gemeinden bei 29,2% des BIP und trägt erheblich bei zum deutschen Gesamtschuldenstand von 81,2% des BIP 2010. Relativ zum BIP sind in Deutschland die Schulden der Länder und Gemeinden doppelt so hoch wie in den USA und 60% höher als in der Schweiz. Das erklärt sich aus der Steuerungswirkung der unterschiedlichen Finanzverfassungen. Während die deutschen Gebietskörperschaften in einem impliziten Finanzverbund leben, der Insolvenzen de facto ausschließt und gleichzeitig mit dem bundesstaatlichen Finanzausgleich eine hochentwickelte Umverteilung von Einnahmen installiert haben, kennen die USA und die Schweiz keine vergleichbaren Umverteilungsmechanismen zwischen den Gebietskörperschaften. Außerdem leben sie ein striktes No-Bail-Out-Prinzip. Sieht man einmal von den unterschiedlichen Staatsquoten ab, dann verbleibt als Gemeinsamkeit dieser drei Bundesstaaten und als der zentrale Unterschied zur EU, dass etwa 45-60% der Ausgaben des Gesamtstaats auf den Bundeshaushalt und die Sozialversicherung entfallen. In allen drei Bundesstaaten genießt die Länder- bzw. Kantonsebene haushaltspolitische Autonomie. Es gibt keine Möglichkeiten für die Bundesebene, etwa durch Auflagen und Genehmigungsvorbehalte, in das Haushaltsgeschehen der Länder und Gemeinden einzugreifen. Natürlich gilt das jeweilige Bundesrecht, aber das ist keine Haushaltsfrage. Und natürlich besteht die Möglichkeit, die nachgeordnete Ebene durch zweckgebundene Zuschüsse am goldenen Zügel zu lenken, ähnlich wie das die Europäische Kommission mit ihren Strukturhilfen macht. Aber das ist es dann auch. In den USA, der Schweiz und Deutschland kümmern sich die Finanzminister des Bundes um den Zentralhaushalt, um Steuergesetzgebung und so weiter. Sie sind nicht die Chefs der Finanzminister der Länder oder Kantone und es würde ihnen übel bekommen, wenn sie sich so aufführen würden. In der Schweiz und den USA ist auch die Insolvenz eines Staates oder einer Gemeinde grundsätzlich möglich. Das ist jedenfalls in den USA auch öfters vorgekommen und passiert dort gegenwärtig gerade auf der Gemeindeebene häufiger. In der Schweiz musste vor einigen Jahren die Gemeinde Leukerbad Insolvenz anmelden. Das reichte, um die ordentlichen Schweizer für längere Zeit zu verschrecken.